Schau, sie sind gelandet. Vor 31 Tagen haben es beendet. Das Regelwerk zerschlagen. All die Irrenmaße, all die falschen Pflichten, all die Irrenphrasen, sie kamen um zu richten. Tausenden Kometen, nichts ist von uns geblieben, nicht einmal der Propheten, niemand ist entkommen, auch nicht in den Meeren, da waren schon verschwommen, die Menschheit an Barrieren.